Aus dem Weg zu gehen. Nun find ich's besser, dann wir uns nicht mehr sehen. Kannst du mich hören? Kannst du mich verstehen? Du sagst, ich hätte dich verletzt, doch dann rufst du trotzdem ständig bange an. Du tust mir weh, du machst mich krank. Lauf los, lass los, such den anderen Mann. Es liegt wirklich nicht an dir, nicht an mir, wir können beide nichts dafür. Denn wenn die Chemie nicht stimmt, find ich's besser, wenn man sagt, dass es nichts bringt. Das kommt, weiß ich nicht genau. Doch man verliebt sich nun mal nicht in jede Frau. Mir ist schon klar, dass du nicht anders kannst. Da wo nichts ist, kann man nun mal nicht mehr verlangen. Lass mich los, gib dich nicht auf. Ich lieb dich nicht, nen Grund, warum du mich nicht brauchst. Schau mich nicht so an, davon wird es nicht besser. Wird es nicht besser. Ich hab keinen Plan, warum ich mich nicht trau. Du bist furchtbar nett und gut gebaut. Oben drauf noch schauen, ich hab leider keine Interesse. Yes, yes, yes. Fing an mit nem heißen Flirt. Das war der Hammer, oh Mama, ich war total verwirrt. Die kleinen Details wie eingefroren. Ich hatte mich verirrt, im Spiegel bin verloren. Die Zeit hat uns signalisiert. Da kommt nix, warum, auch wenn man investiert. Wie oft hab ich den Typ markiert? Der Mann, er spürt's, obwohl er nichts kapiert. Vielleicht lag's an mir, vielleicht an deinem Gang. Nur lauf ich zurück, komm ich nicht beim Anfang an. Ich kann verstehen, dass man's mehrmals probiert. Nur ich bleib nicht hier, ich bleib nicht stark. Das kann ich auch nicht ändern. Ich komm nicht auf den Nenner. Yeah, das kann ich auch nicht ändern. Yeah. Lass mich los, gib dich nicht auf. Ich lieb dich nicht, nimm Grund, warum du mich nicht brauchst. Schau mich nicht so an, davon wird es nicht besser. Wird es nicht besser. Ich hab keinen Plan, warum ich mich nicht trau. Du bist furchtbar nett und gut gebaut. Oben drauf noch schlau, nur ich hab leider kein Interesse. Kein Interesse. Lass Paul aus. Das muss man mal so sehen. So war es das Komfort.